Als Hörspiel der Woche senden wir heute Jule Brandt von Heiner Kippert. Die Geschichte von Joel Brandt ist die Geschichte eines Geschäfts. Am 19. März 1944 trifft Adolf Eichmann, Leiter des Judenreferats 4B4 im Sicherheitshauptamt, mit seinem Mitarbeiterstab in Budapest ein. In Absprache mit der verbündeten ungarischen Regierung war es sein Auftrag, die jüdische Bevölkerung Ungarns gebietweise ghettoisieren und deportieren zu lassen. Als die Maßnahmen anlaufen, wird er im Auftrage Himmlers von dem Obersturmbannführer Kurt Becher besucht, der ihm einen erstaunlichen Plan entwickelt. Am 25. April 1944 wird Joel Brandt, Vertreter der illegalen WADA, dem jüdischen Rat für Rettung und Hilfe, ins Hotel Majestic, dem Amtssitz Eichmanns, befohlen. Die Verbindung zu Eichmann war der WADA durch den Chef der deutschen Abwehr in Budapest, Dr. Schmidt, vermittelt worden. Während sie Brandt erwarten, unterhalten sich Adolf Eichmann und Kurt Becher über die geschäftlichen Aspekte des neuen Planes und seine Schwierigkeiten. Wenn dir so contre coeur geht, Adolf, ich verstehe es, es ist ein Hickhack, ja. Dann mach das ich, dass ich's verhandle und verantworte. Du bleibst im Hintergrund. Es ist nicht das Geschäft als solches, das mir contre coeur geht. Es ist der Zeitpunkt, Kurt. Was ich befürchte, ist, es ist zu spät. Wenn ich hier fertig machen soll, in Ungarn, und ich soll's dann jetzt, wenn ich jetzt Zeit verliere, dann kriege ich hier Schlamassel. Es ist die Kriegslage. Es ist nun andererseits der Wunsch des Reichsführers, der die Kriegslage auch kennt, Adolf. Mit diesen Juden, die wir anzubieten haben, zu Verhandlungen zu kommen. Mit den Alliierten. Und hier fertig machen, Kurt. Und? Das auch, Adolf. Auf den Verlauf der Verhandlungen abgestimmt. Vorrang der Verhandlungen. Das ist mir klar, Kurt. Ja, da habe ich nachgedacht. Wie das zu machen ist. Das freut mich, Adolf. Da habe ich auch nachgedacht. Es ist der Wunsch, dass ich dich unterstütze. Geschäftlich, Adolf. Es freut mich, Kurt. Mich freut's, dass dich das freut. Ich hätte es sonst nicht gemacht. Herr von Klages? Der Herr Brandt, Joel von der WADA. Sie sind der Herr Brandt. Ja. Kommen Sie her. Nicht zu nahe. Dorthin. Die Karteikarte von Herrn Brandt. Brandt, Joel, 38, verheiratet, Karpatorussland geboren. Sagen wir Galizien. Erfurt aufgewachsen, Abitur, Ingenieurschule, 33 abgeschoben, Inhaber einer Strickerei, die hier kürzlich zugemacht hat. Politische Daten. Zionist, Sozialist, Mapai, Redelsführer der illegalen WADA, dem jüdischen Rat für Rettung und Hilfe hier in Budapest. Das wäre der Herr Brandt. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich habe die Aktionen im Reich, im Generalgouvernement, im Protektorat etc. durchgeführt. In diesem schönen Frühjahr 1944, jetzt, zuletzt, bin ich mit meinen Mitarbeitern erstklassig nach Ungarn gekommen. Sie wissen, was das heißt? Ja. Deshalb hat mich unsere Organisation beauftragt. Im Moment red noch immer ich, gell? Die ungarische Regierung, der Herr Horthy, hat uns gebeten, Ungarn judenfrei zu machen. Es gibt dazu verschiedene Wege. Es gibt den Weg nach Auschwitz und den Weg der Auswanderung. Wie viele Juden haben Sie hier in Ungarn? Das weiß ich nicht, Herr Obersturmbannführer. Nicht exakt. Herr von Klages. 800.000 echte, 150.000 getaufte Juden. Eine knappe Million. Das ist zu viel, glaube ich. Das glauben wir auch, ja. Die Zahl meine ich. Ich auch, ja. Wie viel sind davon in Budapest? Das weiß ich auch nicht, Herr Obersturmbannführer. Unsere Unterlagen... Herr von Klages. 300.000. Sie werden mir aber vielleicht sagen können, Herr Brandt, wie viele Zertifikate Ihnen die Engländer für die Einreise in Ihr Mandatsgebiet nach Palästina bewilligen. Oder? Monatlich. Für Budapest? Für Budapest, ja. Das wechselt, Herr Obersturmbannführer. Letzten Monat. Da waren es 250. Wir wollen die 200 weglassen, die Ihnen die Wader dazu gefälscht hat, Herr Brandt. Es waren 50. Für 50 Kinder. Gell? Ja. Als gründliche Leute haben wir den Vertrag der Engländer mit den Arabern studiert. Wissen Sie, was er besagt? Nicht im Einzelnen, Herr Obersturmbannführer. Herr von Klages. Dass jährlich höchstens 15.000 Juden nach Palästina einwandern dürfen, insgesamt. Von diesen 15.000 jährlich sind die illegal eingewanderten Juden jeweils abzuziehen. Und wie viel können wir täglich nach Auschwitz schicken, Herr von Klages? 24.000, wenn wir 8 Transportzüge annehmen. Und ab wann hätten wir diese 8 Transportzüge täglich? Sie sind uns vom 4. Mai an zugesichert, Reichsbahndirektion, in 9 Tagen. Das wäre Donnerstag. Ich bin ein idealistischer Deutscher, Herr Brandt, und ich betrachte Sie als einen idealistischen Juden. Ich möchte Ihnen deshalb ein Geschäft vorschlagen. Wir haben Ihre Organisation prüfen lassen, die jüdische Hilfsorganisation in der Schweiz, Joint, und die in Istanbul, die sogenannte Suchnut. Wir haben dabei festgestellt, dass Sie leistungsfähig sind. Wir sind also bereit, und der Herr Obersturmbannführer Becher ist eigens deswegen aus dem Wirtschaftshauptamt hierher gekommen, deswegen Ihnen 1 Million Juden zu verkaufen, Ware für Ware. Sie können diese Million aus Ungarn nehmen, aus Polen, Theresienstadt, Auschwitz, wo immer Sie wollen. Zeugungsfähige Männer, Frauen, greise Kinder. Was wollen Sie haben? Und welche Waren können Sie uns dafür bieten? Sie können sich einen Stuhl nehmen. Ich bin von meiner Organisation beauftragt, Herr Obersturmbannführer, über alle Juden zu verhandeln, im gesamten deutschen Machtbereich möglich. Wir sprechen jetzt von 1 Million, gell? Ich kann Ihnen nicht alle Juden Europas verkaufen. Ich habe Vollmacht, 1 Million laufen zu lassen. Was können Sie dafür anbieten? Devisen, Herr Obersturmbannführer. Devisen jeder Währung. Wir sind an Waren interessiert, nicht an Geld. An kriegswichtigen Waren. Wir könnten diese Waren kaufen, versuchen. Wir verstehen uns nicht, Herr Brandt. Ich verhandle mit Ihnen in der Annahme, dass Sie in der Lage sind, die ökonomischen Ressourcen des Weltjudentums für dieses Geschäft zu mobilisieren. Ich verstehe, Herr Obersturmbannführer, sicher. Es ist für uns nur schwierig, hier von Budapest aus... Sie können ins Ausland fahren. Stellen Sie die Verbindung zu Ihren Leuten und den Alliierten her. Sagen Sie uns, wohin Sie fahren wollen, und wir besorgen Ihnen die Reisedokumente. Ich würde dann Istanbul vorschlagen, unsere Organisation in Istanbul. Dort wären die schnellsten Verbindungen herzustellen, glaube ich. Was für Waren brauchen Sie? Was meinst du, Kurt? Was wir ganz gern bekämen, Herr Brandt, das wären Lastwagen für unsere Ostfront. Lastwagen? Wie viele Lastwagen sollten das sein? Wir machen Ihnen ein kulantes Angebot. Sie liefern uns ein Lastauto für 100 Juden. Das ist nicht zu viel, oder? Das sind nicht einmal 50 Dollar pro Jude umgerechnet. Für 1 Million Juden wären das nach meiner Rechnung 10.000 Lastautos. Fabrikneu mit Anhängern für Winterbetrieb geeignet. Mit den entsprechenden Ersatzteilen. Einverstanden? Ich wäre sofort einverstanden, Herr Obersturmbannführer. Nur, Lastautos sind Kriegsmaterial. Sie fallen unter die Blockadebestimmung. Juden auch, Herr Brandt. Wir können Ihren Alliierten fest und ehrenwörtlich versichern, dass wir die Lastwagen nur an der Ostfront einsetzen werden. Das ist unser Angebot. Offiziell und definitiv. Gell? Was mich persönlich angeht, Herr Obersturmbannführer, so glaube ich natürlich, dass Sie Ihr Wort immer halten werden. Das würde ich Ihnen auch raten. Ja? Aber unsere Leute in Istanbul werden Garantien verlangen. Irgendwelche Sicherheiten, dass sie die Juden im Falle des Abschlusses dann auch wirklich freilassen. Hör dir das an, Kurt. Ich werde Ihnen jetzt beweisen, was wirkliches Vertrauen ist, Herr Brandt. Wenn Sie aus Istanbul zurückkommen und mir mitteilen, dass unser Angebot angenommen ist, dann löse ich Auschwitz auf und stelle Ihnen 100.000 Juden an die spanische Grenze. Sie übernehmen die Juden und liefern mir dafür erst nachträglich 1.000 Lastautos. Dann geht das Geschäft Zug um Zug weiter. Je 1.000 Lastautos für 100.000 Juden. Ist das eine entgegenkommende Offerte? Herr Obersturmbannführer, dieses Angebot, ich glaube bestimmt, dass dieses Angebot von unseren Organisationen in Istanbul, Jerusalem akzeptiert wird. Wann könnte ich fahren? Sobald Sie uns die Nachricht bringen, dass seriöse Leute zu seriösen Verhandlungen bereit sind. Wir können Ihnen ein ungestörtes Telefongespräch mit Istanbul vermitteln. Geht das, Herr von Klages? Das geht natürlich. Wenn es der Herr Brandt nicht vorzieht, seine Verbindungen zu unserer Abwehr zu benutzen. Ich? Sie haben doch gute Verbindungen zu unserer Abwehr, Herr Brandt. Was meinen Sie? Sie müssen uns das nicht jetzt beantworten, Herr Brandt. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, ja? Kein Mensch in Budapest darf das Geringste erfahren. Ja, aber ich muss Ihr Angebot ja doch mit meinen Leuten diskutieren, Herr Obersturmbannführer. Sie können sich mit Ihren engsten Freunden beraten, aber Sie haften mir dafür, dass weder die Ungarn noch die Abwehr davon Wind kriegen. Bereiten Sie Ihre Reise vor und geben Sie uns die Namen Ihrer Frau und Ihrer Kinder, damit Ihnen hier nichts geschieht, bis Sie zurück sind. Sie haben doch Kinder, Herr Brandt. 2. Mutter, Geschwister? Ja. Ich nehme an, Sie wollen sie gesund wiedersehen. Ja. Von unserer Seite wird Sie der Herr Bandi groß begleiten. Er wird uns berichten, was Sie da auspacken. Ich bitte um Entschuldigung. Bandi Gross? Wundert Sie das? Weil er Jude ist? Wir haben mit einigen Juden in Geschäftsdingen sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, Sie werden das bestätigen. Jawohl. Es sind da noch Briefe und ein Paket für Sie aus der Schweiz. An den falschen Empfänger geraten. 120.000 Dollar. Das Geld ist dazu bestimmt, jüdischen Kindern zu helfen. Ich habe keine Ahnung, Herr Obersturmbannführer. Bestätigen Sie Ihren Leuten im Ausland, dass Sie das Geld durch uns bekommen haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie mit Ihren Leuten soweit sind. Sie haben nicht viel Zeit. Sie können gehen. Das Angebot machte der Mann, der die Deportierung von 5 Millionen Juden des deutschen Machtbereichs in die Vernichtungslager dirigiert hatte. Warum? Sollen 10.000 Lastautos die Ostfront stabilisieren? Die Rote Armee steht tief in Polen, die Engländer und Amerikaner stehen am Apennin. Sieht Himmler die militärische Niederlage? Hofft er mit diesem Angebot zu Verhandlungen mit den westlichen Alliierten zu kommen, um deren Bündnis mit der Sowjetunion zu zerstören? Oder ist das Angebot ein Zug in der psychologischen Kriegsführung, der anderen Seite die Schuld am Schicksal der europäischen Juden zuzuschieben? Ist es überhaupt ein ernstes Angebot? Oder nur eine Falle, die illegalen jüdischen Organisationen und ihre Verbindungen zur deutschen Abwehr aufzudecken? Die Mitglieder der WADA tagten in Permanenz. Wenn Eichmann das Angebot nur macht, weil es nicht akzeptiert werden kann, um seine Deportationen ohne unseren Widerstand durchführen zu können? Er weiß so gut wie wir, dass die Alliierten ihm kein Kriegsmaterial liefern können, mitten im Krieg. Dann werden wir anderes Material anbieten. Rohstoffe, Lebensmittel, Valuta. Eichmann verspricht auf den bloßen Vertragsabschluss hin, 100.000 Juden an die spanische Grenze zu stellen. Weißt du, was das heißt? Dass mit verschiedenen Ländern verhandelt werden muss. Die Transporte, der Schiffsraum, das dauert Monate. Und wir haben noch immer kein einziges Lastauto geliefert. Wie sehen die Deutschen in einem halben Jahr aus? Militärisch, transporttechnisch, vor der Weltöffentlichkeit, die uns helfen wird. Sie wird uns nur helfen, wenn wir uns selber helfen. Wie, Gysi? Durch organisierten Widerstand. Sieh dich um, Gysi. Die Realität. Keine 500 Juden, die einem Aufruf folgen würden. Der jüdische Selbstschutz, die Haganah, hat diesen Verhandlungen unter der Bedingung zugestimmt, dass wir zur selben Zeit den militärischen Widerstand organisieren. Die jüdische Legion wird hier in Ungarn Fallschirmspringer absetzen, um mit uns jüdische Kampfverbände und Partisanengruppen aufzubauen. Das ist Unfug. Du hast die Verhandlungen geführt, Kastner. Wir haben die Möglichkeiten des Widerstandes untersucht, Gysi. Es gibt keine. Wenn es sie nicht gibt, dann müssen wir sie herstellen. Gysi, wie viele Stunden würden gebraucht, einen jüdischen Aufstand in einem Massaker niederzuwerfen? Wir würden der SS die Züge sparen, das ist alles. Wir sind keine Abenteurer. Nur diese Verhandlungen durch Brandt in Istanbul können die Deportationen stoppen. Die WADA beschloss, Joel Brandt zu Verhandlungen nach Istanbul zu entsenden. Sie ersuchte den Präsidenten der Exekutive in Jerusalem, Chaim Weizmann, einen bevollmächtigten Vertreter nach Istanbul zu schicken. Gleichzeitig sollten Kuriere die Lage der jüdischen Bevölkerung in der Provinz erkunden und die Juden auffordern, sich der Ghettoisierung zu entziehen. Einer der Kuriere war Brandts Frau Hansi. In einer der nächsten Sitzungen wird der WADA ein Telegramm der Sochnut aus Istanbul übermittelt. Kastner macht es bekannt. Ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Ich verlese es. Die Sochnut verneigt sich vor euch. Joel soll kommen. Chaim erwartet ihn. Die ganze zivilisierte Welt wird euch helfen. Chaim Weizmann, der Präsident unserer Exekutive in Jerusalem. Das ist die Rettung. Hansi, was ist? Wir haben uns Sorgen gemacht. Hast du gehört? Ein Telegramm. Chaim Weizmann selbst wird unsere Verhandlungen in Istanbul führen. Ich komme aus Munkacs. Der erste Deportationszug hat heute Munkacs verlassen. Die Eltern? Es lag noch Schnee an den Grabenrändern. Ich war mit der Bahn gekommen, dem 11-Uhr-Zug. Es war niemand auf der Straße. Um die Ecke, da war ein alter Mann in den Schnee gefallen. Der Viehhändler, der war tot. Sie waren in die Ziegelei gekommen, nach dem Pogrom. Die Juden des Kreises, nach Anordnung der Gendarmerie. Es hieß aber, dass sie in bessere Unterkünfte kämen, in Feste, dass sie in Zügen dahin gefahren würden, heute Nachmittag. Ich sagte ihnen, wohin die Züge fahren, was ihr mir aufgetragen habt, dass sie nicht gehen, fliehen, untertauchen. Mein eigener Vater zeigte auf mich und schrie: Hört nicht auf diese Frau, sie ist eine Gotteslästerin. Sie sagt, dass Gott es zulassen wird, unsere heilige Gemeinde, die nur Gutes getan hat, auszurotten. Hört sie nicht an! Ich fuhr mit dem 4-Uhr-Zug. Ich fuhr an den Güterwegen vorbei, die sie bestiegen. Vertrauensvoll wie Schafe. Wenn wir in diesen Verhandlungen unterliegen, werden wir Verräter genannt werden. Die WADA beauftragte Joel Brandt, Eichmann einige Sofortforderungen zu unterbreiten. Diese Forderungen sollten jedoch keine Bedingung für die Aufnahme der Verhandlungen sein. Um die Verbindungen zur deutschen Abwehr zu erhalten, sollte Brandt mit Dr. Kastner das Einverständnis der Abwehr für die Verhandlungen einholen. Sie trafen deren Vertreter, Dr. Schmidt und Dr. Sedlacek, in einem Chambre séparée des Nachtkabaretts Moulin Rouge. Sie stießen auf undurchsichtige Machtkämpfe. Die militärische Abwehr schien nicht bereit, derartige Auslandsverhandlungen an die SS abzutreten. Um die Verhandlungen nicht zu gefährden, bietet Kastner an: Ich habe einen Kompromiss vorzuschlagen namens unserer Organisation. Um Ihre Bedenken auszuräumen, Herr Dr. Schmidt, Sie schicken Ihren eigenen Vertreter mit Ihren Instruktionen nach Istanbul und wir verpflichten uns, unsere Schritte jeweils mit ihm abzustimmen. Im Hinblick auf die Alliierten insbesondere. Was meinen Sie dazu, Herr Sedlacek? Wir können diesen Vorschlag akzeptieren, glaube ich, wenn Sie Eichmann dazu überreden, dass Herr Brandt von unserem Vertrauensmann, Herrn Bandikross, begleitet wird. Bandikross? Aber Eichmann hat mir von sich aus Bandikross als seinen Vertreter vorgeschlagen. Ja, dann geht Ihr Angebot ganz in Ordnung, Herr Dr. Kastner. Sie wissen, dass Bandikross von der Gestapo verhaftet war. Das wissen wir, ja. Als Brandt am Tag darauf bei Eichmann war, da wurde ihm ein Paket mit Briefen übergeben, das über Ihre Verbindung an uns gegangen sein muss. Ein Paket mit Briefen und ein Paket mit Geld, ja? Auch Geld, ja, Verzeihung. Wir befürchten nun, dass Bandikross, dem wir nicht vertrauen... Befürchten Sie nichts und lassen Sie diese Geheimdienstspiele unsere Sorge sein. In den Briefen stand nur überholtes Zeug, sodass wir uns das leisten wollten. Ich schlage vor, dass Sie Herrn Gross morgen Abend treffen. Da werden wir unsere Instruktionen mit Berlin abgestimmt haben. Schönen Dank. Joel Brandt verlegte die Verabredung in ein illegales Quartier, das gelegentlich von Kurieren angelaufen wurde. So sieht man sich wieder, Joel, als Reisegefährte. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ich weiß, dass es nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ich freue mich auch, Bandy. Du siehst gut aus. Du hast dich nicht verändert. Was macht Hansi? Ihr habt Kinder, höre ich. Ja. Hast du einen Weg, sie nach Istanbul zu bringen? Nein. Sie wird hier bleiben. Ich kann sie rausbringen, Joel. Mit den Kindern. Einen Tag nach unserer Abreise. Das geht nicht. Aber ihr habt Kinder. Eichmann hat mir Schutzpässe zugesagt. Und wenn du in Istanbul siehst, dass die Sache nicht zu machen ist? Dass du nicht zurück kannst? Wenn ich den Auftrag übernehme, gehe ich zurück. Immer redlich, Joel, immer redlich. Das ist eine Tugend, die sehr für Auschwitz prädestiniert. Ich möchte dich etwas fragen, ohne jeden Auftrag. Von mir zu dir, Bandy. Immer feierlich, Joel. Bitte frag. Für wen arbeitest du? Gegenwärtig. Für Schmidt? Oder für Eichmann? Ist das alles? Was wird zwischen der Abwehr und der SS gespielt? Und welche Rolle spielst du? Nach eurem Gespräch mit Dr. Sedlacek ist das eine komische Frage, Joel, die dir die Tatsachen des Lebens beantworten werden. Was heißt das? Schmidt und Sedlacek, Mach auf, wir können Ihnen gegenüber vollständig offen sein. Hallo, Dr. Schmidt. Hallo, Dr. Sedlacek. Ich habe Joel gerade erzählt, wie wir die Herren von der SS eingeseift haben. Nehmen Sie Platz. Ich glaube, der Herr Brandt war durch diese Briefsachen da schon etwas irritiert, wie? Ja. Ja, Sie kennen unsere Spielregeln nicht, Herr Brandt. Es gibt Ihrerseits keinen Grund, Herrn Gross zu misstrauen. Wir haben ihn dazu gut in der Hand, wie? Was Berlin betrifft, so haben wir das volle Einverständnis. Die SS denkt und die Abwehr lenkt. Wer ist das? Unsere neuen Papiere. Oberscharführer Puchinger in Begleitung. Lassen Sie sich von den Maschinenpistolen nicht irritieren. Ich hoffe, die Herren werden mir keine Scherereien machen. Als ehemaligem Kriminalkommissär, Sittlichkeitsdezernat Wien, 1. Bezirk, wenn Sie kennen, an die Wand, wenn ich die Herren bitten darf. Die Hände schön hoch. Wenn ich die übrigen Herren auch inkommodieren dürfte, bitte schön. Es tut mir leid, dass ich Sie da auf einen Irrtum aufmerksam machen muss, Oberscharführer. Wir sind Abwehroffiziere, die mit diesen beiden Herren hier dienstlich beschäftigt sind. Ach so. Wenn Sie sich überzeugen wollen, meine Papiere. Oh, sehr erfreut. Herr Dr. Schmidt, sehr erfreut. Wenn ich den Herrn Dr. Sedlacek dann ebenfalls um seine Legitimation bitten dürfte, schönsten Dank. Ich hab gewusst, dass gebildete Leute kein Remiduri machen wegen einer Bagatelle. Wenn ich Sie auch an die Wand bitten dürfte, bitteschön. Das kann für Sie ein sehr teures Vergnügen werden, Herr Oberscharführer. Da es mein Auftrag ist, werden es die Herren nicht persönlich nehmen. Herr Oberscharführer, ich möchte bitte... Bemerken Sie nichts, Herr Brandt. Kommen Sie mit. Am gleichen Abend hatte die SS die gesamte Leitung der WADA verhaftet. Joel Brandt wird im Hotel Majestic von Hauptsturmführer von Klages verhört. Haben wir Ihnen nicht verboten, die Schmidt-Gruppe in die Sache hineinzuziehen, Herr Brandt? Ja, ich habe niemanden informiert. Ich wurde von Herrn Gross in meiner zweiten Wohnung besucht. Ich dachte, dass in Ihrem Auftrag käme ich. Ja, ich habe die Herren nicht gekannt. Ich habe hier eine Aussage Ihrer Frau, eine Aussage von Kastner und eine von Schmidt. Warum lügen Sie? Wo ist meine Frau? Das werde ich Ihnen sagen, wenn Sie meine Fragen beantwortet haben. Wie lange besteht die Verbindung Ihrer Organisation zu unserer Abwehr? Sie wollen gar nichts wissen. Herr Brandt. Ich weiß nichts. Und Sie möchten dabei bleiben, dass Sie die Herren nicht kennen, mit denen wir Sie gestern verhaftet haben? Nicht namentlich. Und dann möchte ich Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Herr Dr. Schmidt. Guten Abend, Herr Brandt. Guten Abend. Sie wollen mich nicht mehr kennen, Herr Brandt? Warum wollen Sie denn unseren Freunden von der SS nicht sagen, in welcher Beziehung wir zueinander gestanden haben? Es ging ja doch nur um die Information, die wir Ihnen gegeben haben, über die neue Linie in der Judenfrage. Ja, das ist eben... Das ist möglich, ja. Ich gehe mit meinen Leuten nach Wien in meine Heimatstadt und Ihre Organisation wendet sich künftig in allen Angelegenheiten vertrauensvoll an unsere Freunde hier. Wir stimmen in der Sache überein. Ich empfehle mich. Wollen Sie mir das Protokoll dann unterschreiben? Ja. Was ich an dieser ganzen Sache nicht verstehe, Herr Hauptsturmführer... Sie müssen nicht alles verstehen, Herr Brandt. Wir haben uns mit der Abwehr arrangiert, indem sie auf ihre Kompetenz in Auslandsverhandlungen verzichtet und Schellenberg SS das übernimmt. Sie melden sich dann morgen früh bei Herrn Eichmann. Eichmann frühstückte mit Becher, der gerade mit neuen Informationen aus Berlin zurückgekehrt war. Probier die Wurst, Kurt, erstklassig. Seit ich sie esse mit frischem Paprika morgens und reite eine Stunde, keine Magenbeschwerden. Was ich seit Jahren nicht gemacht habe mehr. Ich leb. Mich regt nichts auf. Aus Berlin, was ich dir mitbringe, wird dich begeistern. So? Der Reichsführer erwartet den direkten Einfluss der amerikanischen Bank- und Pressejuden. Er setzt auf dich, auf dein Geschick mit Longe und Kandare. Ich tue, was ich kann, das weißt du, Kurt. Was mich erstaunt hat, ehrlich, und auch Schellenberg, im Hinblick auf unsere Pläne, das war ein Telegramm der hiesigen Gesandtschaft unserer, Wesenmeier, von gestern. Ich hab's hier. 150.000 Juden bereits erfasst. Bis Ende nächster Woche Aktion abgeschlossen, schätzungsweise 300.000 Juden. Zu erfassen sind weitere 250.000 bis 300.000 Juden. Transportverhandlungen eingeleitet, Aufnahmeort Auschwitz. Wie reimt sich das? Dass ich den Wind ausnutze und voranmache, für jeden Fall. Ich muss die Ungarn ja doch bei der Stange halten, die mich bedrängen, noch und noch mit ihren Juden jetzt, nachdem hier nichts passiert ist. Jahrelang. Wer drängt da wen, Adolf? Ein Pferd, das ich verkaufe, dem reiße ich nicht die Zähne. Ich weiß, wie ich verkaufe, Kurt. Ja, ich kenne mich aus. Wenn die Verhandlungen ins Laufen kommen sollen, ich bezweifle's, dann nur durch eins, durch Feuer und den Hintern. Du siehst von deinen LKWs auch nicht ein Trittbrett. Ohne Auschwitz. Du reitest da fürchtig Prinzipien, Adolf. Ich rat dir ab. Ich hab Vollmacht, dir da abzuraten. Ich nehm's zur Kenntnis, Kurt. Und ich verantwort's. Der Chef von 4B4 bin, glaube ich, ich. Herr von Klages? Wann Sie für Herrn Brandt Zeit hätten. Er verspricht große Nachrichten. Dann schicken Sie ihn rein. Du wirst zu tun haben. Wenn's dich nicht stört, es interessiert mich, Adolf. Aber bitte, ich, Kurt. Was ich vergessen habe, du bist befördert. Ich gratuliere zum Standartenführer. Herr Brandt. Nehmen Sie sich einen Sessel. Was haben Sie uns zu berichten? Wir haben ein Telegramm, dass der Präsident unserer Exekutive in Jerusalem, Chaim Weizmann, die Verhandlungen selbst zu führen wünscht. Er erwartet mich in Istanbul. Ja, warum sitzen Sie da noch hier herum? Ich habe keine gültigen Reisedokumente, Herr Obersturmbannführer. Als Jude. Das hat der Herr von Klages für Sie erledigt. Sie sind zum Arier avanciert. In Ihrem deutschen Reisepass heißen Sie Eugen Band. Ich hoffe, dass Ihnen der Name gefällt. Das Einreisevisum in die Türkei, das werden Ihnen ja Ihre Leute in Istanbul besorgen, gell? Sie haben uns das Visum und jede Hilfe zugesagt. Dann fliegen Sie morgen früh mit dem Herrn Gross von Wien aus in unserer Kuriermaschine. Also worauf warten Sie? Namens unserer Organisation, Herr Obersturmbannführer, habe ich für den Eintritt in die Verhandlungen einige Forderungen zu übermitteln. Was denn noch, Herr Brandt? Wir kriegen aus den Grenzgebieten alarmierende Nachrichten. Die Juden werden in Ghettos und Lager gebracht. Es gibt Pogrome, Massaker. Aber das sind doch alles Gräuelmärchen, Herr Brandt. Was wir tun, was wir ungarischerseits zulassen, ist, dass Ihre Leute konzentriert werden, um sie vor den Übergriffen unverantwortlicher Elemente zu schützen, vor dem Janhagel. Aber es gibt Deportationen, Herr Obersturmbannführer. Ja, natürlich. Da unser ferneres Vorgehen hier nicht entschieden ist, muss ich mit den Deportationen anfangen. Die SS kann sich den Ungarn gegenüber nicht als Schutztruppe für die Juden aufspülen, gell? Wer soll das Angebot in Istanbul ernst nehmen, wenn die Vernichtung der Leute, die gerettet werden sollen, bereits im Gange ist? Wir wollen diesen Ton, wir wollen diese Dramatisierung lassen, gell? Es handelt sich um Arbeitsjuden aus kampfnahen Gebieten. Mein Angebot heißt, ich liefere 1 Million Juden abreich. Ich sehe da keinen Widerspruch. Das wird niemand glauben. Nicht Istanbul und nicht die Alliierten. Ja, lassen Sie das meine Sorge sein, Herr Brandt. Ich verstehe meine Arbeit. Um Ihnen zusätzlich entgegenzukommen, deportieren wir nicht viel. Täglich vielleicht 2 Transportzüge, 6.000 Leute. Das sind fast keine Deportationen. Das ist schon Homöopathie. Ich bin beauftragt, die vollständige Aussetzung der Deportationen für die Zeit der Verhandlungen zu fordern. Wenn Sie das fordern, dann können Sie gleich nach Hause gehen, gell? Dann finden die Verhandlungen nicht statt. Denken Ihre Leute, dass Sie mich erpressen können? Was man vielleicht erwägen könnte, Adolf, aus optischen Gründen, dass wir die Transporte für eine gewisse Zeit in Österreich zurückhalten. Dann sind die Ungarn zufrieden und der Herr Brandt auch. Was meinst du dazu? Eine solche Garantie, Herr Obersturmbannführer, würde die Verhandlungen in Istanbul ungeheuer erleichtern. Na gut, ich kann mir's überlegen. Für eine sehr kurze Zeit kann ich eine gewisse Anzahl aufs Eis legen. Wie lange werden Sie in Istanbul brauchen? 8 Tage? 8 Tage sind zu wenig. Also 14 Tage. Wenn Sie in 14 Tagen mit dem unterschriebenen Vertrag nicht zurück sind, sehen wir uns an unsere Offerte nicht ferner gebunden. Dann können Sie Ihre Juden suchen gehen. Sie wissen, dass ich Wort halte, gell? Ja. Wenn ich noch eine Bitte äußern dürfte. Ungern. Wir haben Zertifikate für etwa 1.000 Leute. Ja, das ist im Amt bekannt, ja. Wir haben alle Ausreisen gesperrt. Wenn Sie die gegenwärtigen Bestimmungen dahingehend aufheben könnten, Herr Obersturmbannführer, dass dieser eine kleine Transport im Voraus ins Ausland geschickt werden könnte, das würde bei den Alliierten einen großen Eindruck machen. Moralisch. Die Alliierten sollen sich nicht aufspielen. Wir machen mit diesem Krieg Politik, nicht Moral. Die Alliierten auch. Ich finde den Vorschlag interessant, Adolf. Es ist eine Vorleistung, die uns nicht viel kostet und die der Gegenseite den Ernst unserer Absichten klar dokumentiert. An was für Leute haben Sie gedacht? An Prominente oder Metawaren, Herr Brandt? Wir würden die Personen gerne einzeln benennen, nach unserer Wahl. Also gut, du wirst die Details ausmachen. Von mir aus können 1.000 Leute über Wien nach Konstanz gebracht werden, die Donau hinunter. Die Wade bringt mir die Liste und sie sorgt für einen Dampfer. Herr von Klages hat mir gesagt, dass die Wada verhaftet ist. Sie sind nicht auf dem Laufenden. Die Leute sind seit einer Stunde frei. Wir haben jetzt genug geschachert, gell? Sie werden uns ja nicht für die Caritas halten. Gute Reise, ich habe noch zu tun. Sie werden mich richtig verstanden haben, Herr Brandt. Wir kommen da schon klar. Das ist meine Privatnummer. Sie können mit der heutigen Verhandlung zufrieden sein, glaube ich. Ich möchte mich für Ihre Unterstützung bedanken. Wir haben die Information, dass Sie sich für diese Verhandlung besonders einsetzen. Ich will das nicht kommentieren. Vital ist, dass Sie in kurzer Frist mit einem eindrucksvollen Gegenangebot zurückkommen. Darf ich den Begriff Gegenangebot so interpretieren, dass auch andere Waren oder Devisen in Betracht kämen, Herr Standartenführer? Das habe ich nicht gesagt. Bei Gott und in Geschäften ist manches möglich. Andere Waren oder Geld, das wäre für uns viel leichter. Ich brauche kriegswichtige Waren, um zentral den kriegswirtschaftlichen Nutzen unserer Linie zu beweisen. Die SS ist kein monolithischer Block. Galgen oder Orden? Das wird jetzt die Frage. Wie soll ich das verstehen? Hannemann, geh du voran, du hast die größten Stiefel an, sagt man bei uns zu Hause. Wie groß, Herr Brandt? Privat. Sind die Stiefel Ihrer Organisationen? Sie können mit uns rechnen. Ich weiß, ich bin in kurzer Zeit mit einem Gegenangebot zurück. Als Joel Brandt auf dem Flugplatz von Istanbul landete, erwartete er, von Chaim Weizmann an der Spitze der Sochnut empfangen zu werden. Es war jedoch niemand zu sehen. Da auch das versprochene Visum nicht hinterlegt war, wies ihn ein Beamter an, den Flugplatz nicht zu verlassen und mit der nächsten Maschine nach Wien zurückzufliegen. Mithilfe von einflussreichen Geschäftsfreunden und $300 gelang es Bandy Gross, eine kurzbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Brandt zu erhalten. Im Hotel Palace Pera, dem Sitz der Sochnut, begrüßte ihn Perez Goldstein, ein junger Jude, der aus Ungarn geflohen war. Er war bei der jüdischen Legion als Fallschirmspringer ausgebildet und schwärmte von der Organisation des militärischen Widerstandes in Ungarn. Er hatte von den Verhandlungen beiläufig gehört, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Wo ist Chaim Weizmann? Wieso? Ihr habt uns telegrafiert, dass mich Chaim Weizmann erwartet. Hä? Hier, Joel soll kommen, Chaim erwartet ihn. Chaim? Ach, das ist Chaim Barlasch, der Leiter unserer Sochnut. Er bearbeitet eure Sache mit Menachem Bader zusammen. Die werden gleich hier sein. Wo ist Chaim Weizmann? Ja, in Jerusalem, denke ich. Aber er wird hier gebraucht. Hier! Das ist Chaim Barlasch. Du bist Joel Brandt, die Stimme der ungarischen Juden. Ich begrüße dich im Namen unserer Sochnut, die dich erwartet, ungeduldig und freudig, wie niemand vor ihr erwartet wurde. Der Kaffee, bitte. Ich habe uns Kaffee bestellt, setzt euch. Du hast eine anstrengende Reise hinter dir. Das ist Menachem Bader, unser Finanzexperte. Shalom. Unser Außenminister sozusagen. Möchtest du etwas essen? Danke. Ich kann euch Kuchen anbieten von meiner Frau. Oh, ich esse nie bei Fremden. Auch nicht bei Juden, aus Sorge, es könnte nicht ganz koscher sein. Jedoch von deinen Händen, Joel, nehme ich alles entgegen, denn es sind heilige Hände. Sie hätten auf dem Flugplatz gern ein Visum entgegengenommen, die Hände. Es wird Eichmann Eindruck machen, dass die Sochnut kein Visum beschaffen kann. Wir haben es beantragt. Gäste in einem Polizeistaat. Ungebetene, machtlose Gäste. Mandy Gross hat es für $300 bekommen. Auf die Hand eines Subalternbeamten. Ohne Antrag. Warum ist niemand aus Jerusalem da? Wir haben euch vor einer Woche informiert. Ihr habt uns Telegramme geschickt. Warum ist niemand da? Was habt ihr bis jetzt gemacht? Wir haben die Exekutive in Jerusalem und Joint in der Schweiz unterrichtet, dass du herkommst. Was können sie tun? Wen schicken sie? Sally Meyer, Joint, schreibt, dass man erst verhandeln dürfe, wenn die Deutschen die Deportationen eingestellt haben. Aber sie stellen nicht ein, ehe wir ihr Angebot annehmen. Sally Meyer schreibt, dass man ihnen gegebenenfalls dann Geld anbieten solle, das bei Schweizer Banken zu deponieren sei, bis Kriegsende. Ich solle Eichmann Schweizer Sperrkonten anbieten. Hält er die SS für schwachsinnig? In welcher Welt lebt dieser Mann? Ich referiere, Joel. Ich habe telegrafiert, dass er uns alles verfügbare Geld für den Kauf von Waren im neutralen Ausland freigeben soll. Und? Wir haben noch keine Antwort. Aber in Ungarn wird deportiert. Kann sich das Sally Meyer vorstellen? Hat er einen Transport gesehen? Die SS verspricht, die Leute in Österreich zu halten. Aber sie gehen ins Gas, wenn ich in 14 Tagen nicht mit einem brauchbaren Angebot zurück bin. Dann gehen täglich 24.000 Juden ins Gas. Ich teile deine Gefühle. Ich glaube nur nicht, dass sie uns hier weiterbringen. Gut. Entschuldigt. Das ist Joint. Was hat die Exekutive in Jerusalem beschlossen? Wen schickt sie her? Die Exekutive hat uns bis zur Stunde keine Weisungen erteilt. Was heißt das? Dass sie das Einverständnis der Alliierten einholen. Aber mit wem soll ich verhandeln? Eichmann glaubt, dass Chaim Weizmann, dass eine ganze Delegation zu den Verhandlungen hier ist. Das habt ihr missverstanden. Wir haben Chaim Barlasch gemeint. Aber ihr habt weder die Vollmacht noch die Mittel, über ein solches Angebot abzuschließen. Auch Chaim Weizmann könnte dir nicht zusagen, dass die Engländer oder die Amerikaner den Nazis 10.000 Militärlastautos liefern, mitten im Krieg. Darum geht es nicht. Die SS bietet an, 100.000 Juden als Vorschuss an die spanische Grenze zu stellen und Auschwitz in die Luft zu sprengen. Wenn wir, die jüdischen Bevollmächtigten, auch nur akzeptieren. Um ein reales Gegenangebot aber doch machen zu können, muss die Exekutive mit den Alliierten verhandeln. Das braucht Zeit. Die ungarischen Juden haben keine. Deshalb werde ich Eichmann spätestens übermorgen telegrafieren, dass sein Angebot prinzipiell angenommen ist, wenn er die Deportationen einstellt. Wer soll das glauben? Eichmann? Wenn Leute zu den Verhandlungen hier sind, die in der Welt bekannt sind, ja. Ich verlange, dass Chaim Weizmann oder Moshe Chertok telegrafisch hierher beordert werden. Wir können die Exekutive nicht beordern, Joel. Dann werde ich das tun. Namens der Leute, die in Waggons und Lagern auf uns hoffen. Ich bin nicht sicher, dass ein derartiges Telegramm wirklich ankommen würde. Ich habe gültige Reisepapiere. Ich kann Moshe Chertok holen. Übermorgen geht ein Zug. Ja, warum nicht fliegen? Heute? Wir müssen jedes Flugbillett 3 Tage vorher beantragen. Wir sind Gäste. Geduldete Gäste. Eichmann glaubt, dass hier die allmächtige jüdische Weltverschwörung sitzt. Und ihr kriegt kein Flugticket. Ich komme in ein Flugzeug rein. Ich hole Chertok. Auf dein Risiko, Perez. Du bist Soldat der jüdischen Legion. Ja. Und ich hoffe, dass du hier immer koscher zu essen kriegst. Versteh uns, Joel. Wir sind an die Disziplin der Organisation gebunden. Warum habt ihr euch nicht mit der amerikanischen Botschaft in Ankara in Verbindung gesetzt? Steinhardt, das ist ein Jude. Wir haben das getan. Ich habe ihn gestern angerufen. Was tut er? Er ist bereit, uns in Ankara zu empfangen, sobald er seine Direktiven hat. Dann fahren wir gleich hin. Wir möchten auch da die Zustimmung der Exekutive haben, Joel. Dann fahre ich allein. Das geht nicht. Ruf ihn an, sofort. Ich spreche mit ihm. Morgen früh. Der amerikanische Botschafter hält sich nicht unseretwegen abends in der Botschaft auf. Warten auf Nachricht aus Ankara. Warten auf Nachricht aus Jerusalem. Warten, warten, warten. Als die Nachricht endlich eintrifft, dass der amerikanische Botschafter in Ankara Brandt und Barlasch empfangen wolle, verhaftet die türkische Fremdenpolizei Joel Brandt auf dem Bahnhof. Heißen Sie wirklich Eugen Brandt? Sie haben einen Pass vor sich, ja. Ingenieur aus Erfurt? Ja. Sie sind also deutscher Staatsbürger, nicht wahr? Ja. Ist es in diesem Zusammenhang nicht merkwürdig, dass sich das Palästinaamt für Ihre Person interessiert, Herr Brandt? Ich habe jüdische Bekannte hier. Ah, ja, von ja. Früher, ja. Ja, ja, ja. Als Geschäftsmann. Ja, und dass sich eine bestimmte alliierte Militärmission für Sie und den Herrn Gross interessiert. Ich weiß von keinem solchen Interesse. Ja, für wen arbeiten Sie, Herr Brandt? Für welchen Geheimdienst? Für keinen. Ich bin ein unpolitischer Geschäftsmann. In diesem Punkt, Herr Brandt, da wären Sie ganz sicher. Auch was den Herrn Gross angeht. Ich kann nicht für Herrn Gross sprechen. Ich kenne ihn zu wenig. Nur als Geschäftsmann. Ja, darf ich fragen, Herr Brandt, um welche Art von Geschäften es sich handelt? Das dürfen Sie nicht. Sie sind nicht berechtigt, mich zu verhören. Ich protestiere gegen meine Verhaftung. Ich verlange, dem Chef der Fremdenpolizei vorgeführt zu werden. Aber Sie sind nicht verhaftet. Sondern nur angehalten, Herr Brandt. Sie können also auch nicht vorgeführt werden. Sie werden mit dem Herrn Gross über Svilengrad nach Wien abgeschoben. Aber warum? Sie sind ohne Einreisevisum gekommen. Sie haben unsere Anordnung, sich in Istanbul aufhalten zu dürfen, verletzt, indem Sie nach Ankara weiterreisen wollten. Es ist die Frage der Papiere lediglich. Warum weisen Sie dann den Herrn Gross aus, der ein reguläres Visum für die Türkei hat? Ich tue nur meine Pflicht, Herr Brandt. Sie können in Wien bei der türkischen Botschaft um ein reguläres Visum einkommen. Ich lasse mich nicht abschieben. Ja, das sagt sich so, Herr Brandt. Sie haben Zeit, bis wir den Herrn Gross gefunden haben. Sie dürfen hier im Büro übernachten. Und wenn Sie irgendeine Bitte haben, ich achte die Gastfreundschaft. Ja? Na ja, bringen Sie ihn herein. Da wir den Herrn Gross nunmehr auch gefunden haben, werden Sie in Gesellschaft sein. Guten Abend, die Herren. Notieren Sie sich diesen Tag. Er kostet Sie Ihre Stellung. Rufen Sie diese Nummer auf diesem Zettel hier an und sagen Sie, dass ich hier bin. Und dieser schöne Schein hier ist für Sie. Das ist nicht zulässig, Herr. Die Vorschrift... Ich weiß, sonst würde ich Ihnen nicht 10 Pfund geben. 10 Pfund sind für einen älteren Mann nicht viel, der seine Stellung riskiert. Ich habe Kinder. 15 also. Ja, ich probier's. Was sind das für Schwachköpfe? Deine guten Freunde. Balasch sieht zu, wie du verhaftet wirst und fährt allein nach Ankara. Was tun sie, uns hier rauszuholen? Ich kann niemanden erreichen. Morgen früh sind wir im Zug. Wenn wir abgeschoben werden, dann knallen uns die Nazis doch an der Grenze ab. Wie tolle Hunde. Ich gehe nicht zurück. Ich springe aus dem Zug. Ein Märtyrer mehr. Großartig. Im äußersten Fall sage ich Eichmann, dass die Sochnut seine Offerte akzeptiert hat. Dass sie mit den Alliierten verhandelt. Dass wir nur den Türken gegenüber geschwiegen haben, um das Reichsgeheimnis zu wahren. Doch nicht kindisch, Joel. Wir kriegen Eichmann nicht einmal mehr zu sehen. 2 Löcher im Genick. Aus. Er wartet auf dieses Debakel. Wir. Dann hätte er das Angebot ja nicht gemacht, wenn er das Geschäft nicht wirklich machen will. Es geht der SS gar nicht um Lastwagen oder Dollars. Um was dann? Himmlers Traum. Die westlichen Alliierten gegen die Russen umzudrehen. Deine Juden sind dabei ein Abfallprodukt. Und dazu schicken sie 2 kleine Juden wie dich und mich nach Istanbul? Meine Instruktion war, die Lastwagensache zu benutzen, um die Verbindung zu den Alliierten zu kanalisieren. Wenn Sie sehen, dass die Verbindungen der jüdischen Organisationen Makulatur sind, dann werfen Sie uns weg wie ausgelutschte Zitronen. Wir müssen hier raus! Himmel und Hölle in Bewegung setzen! Ja, wie denn? Herr Gross, ich habe Ihre Aufträge erledigen können, Herr Gross. Ihre Freunde kommen Sie besuchen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie mit dem Direktor der Transportgesellschaft befreundet sind. Können Sie uns bis morgen früh auf freien Fuß setzen, wenn der Direktor der Transportgesellschaft für uns bürgt? Das ist undenkbar, Herr. Aber bei aller Großzügigkeit kann ich hier Inhaftierte Ausländer... Aber wir sind nicht verhaftet, sondern angehalten, Herr Kommissar. Sie haben unsere Pässe und die Bürgschaft unserer Freunde. Wir werden das Hotel Palas Pera nicht verlassen. Nein, naja, ich... Sehen wir wie Leute aus, die das Vertrauen eines... Freundes missbrauchen. Nein, aber... Wie hoch ist Ihr Gehalt, Herr Kommissar? Es interessiert mich, wie die türkische Regierung ihre Detektive bezahlt, denn ich ersehe daraus, ob sie gut sind. 30 Pfund türkische. Na, täglich oder wöchentlich? Im Monat. Wie viele Kinder haben Sie? 11. 11 nette Kinder. Ich biete Ihnen 300 Pfund, das ist fast ein Jahresgehalt, weil Sie... hilfsbereit waren. 300? Und 1000 Pfund Sicherheitsgarantie bei meinen Freunden hinterlegt zu ihrer Beruhigung. Das ist so viel Geld, dass ich Ihnen, also nach meiner Lebenserfahrung, misstrauen muss, Herr. Dann streichen wir die Sicherheitsgarantie, sie ist überflüssig. Ach, das werden meine Freunde sein. Hier sind die 300 Pfund. 1, 2, 300. Also gehen wir. Bandy Gross verließ das Hotel, kaum dass er es betreten hatte. Er hatte zu Geheimdiensten und Militärattachés zahlreiche Verbindungen aufgenommen, die Brandt nicht kontrollieren konnte. Joel Brandt holte Menachem Bader aus dem Bett, um seine Abschiebung zu verhindern. Das ist nicht zu verantworten, Joel. Mit diesen Disziplinlosigkeiten gefährdet dir unsere ganze Arbeit. Wenn ich mich diszipliniert verhalte, werde ich morgen abgeschoben. Oder kriegt ihr mich frei? Wir haben alles versucht. Hört zu, Menachem. Wenn ich abgeschoben werde, dann ist das für Eichmann der Beweis, dass die Verhandlungen sinnlos sind. Dass er recht hat. Dann setzt sich Eichmann gegen Becher durch, Kaltenbrunner gegen Schellenberg. Und es wird keine Verhandlungen mehr geben. Das scheint entschieden. Was? Die Budapester Wada ist verhaftet. Von wem? Von der SS? Von den Ungarn. Hansi? Alle außer Kastner, den sie suchen. Er hat uns das geschickt. Wada verhaftet, Deportationen werden verstärkt. Ich schicke ein Telegramm an Eichmann, dass ein Interimsabkommen angenommen ist, dass es ihm zugeht, sobald er die WADA freikriegt und die Deportation einstellt. Du unterschreibst. Ich bin von der Exekutive angewiesen, nichts zu unternehmen, bis Moshe Chertok hier eintrifft. Wenn ich abgeschoben bin, kommt er zu spät. Ich kann nichts unternehmen ohne die Exekutive oder die Alliierten. Du siehst nicht die politischen Auswirkungen. Ich sehe die Leute, die nicht ins Gas wollen. Hallo? Für dich, aus Ankara. Ja? Ich warte. Chaim Barlas. Ja? Ich habe verstanden. Was sagt er? Was hat er erreicht? Chaim Barlas teilt uns mit, dass der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Außenminister beauftragt hat, einen speziellen Bevollmächtigten zu uns zu schicken. Die amerikanische Botschaft hat ihren Einfluss geltend gemacht, deine Aufenthaltsbewilligung bis zu dessen Ankunft zu verlängern. Das ist die Rettung. Dann schicke ich jetzt die Telegramme an Kastner und an Eichmann. Mitte Mai waren alle Juden der Randgebiete Ungarns in Ghettos überführt und Eichmann verstärkte die Deportationen. Wozu man in Polen viele Monate gebraucht hatte, das lief hier mit der Geschwindigkeit eines Filmstreifens ab. Der von den ungarischen Behörden inhaftierte Dr. Kastner wird von Eichmann und Becher in das Hotel Majestic befohlen. Ich nehme an, Sie bringen den Vertrag. Ich habe ein neues Telegramm aus Istanbul. Ja, das habe ich auch. Telegramme kann jeder schicken. Ihr dürft mich nicht für blöd halten. Gell? Wie lange ist der Herr Brandt weg, Herr von Klages? 11 Tage. Und wie lange habe ich ihm gegeben? 14 Tage. Also, das Telegramm kündigt ein Interimsabkommen der jüdischen Seite an, sobald die zugesagten Bedingungen hier eingehalten werden. Bedingungen? Ich bitte Sie, Herr Kastner. Seit wir miteinander verhandeln, höre ich immer Bedingungen. Können Sie mir sagen, warum es die jüdische Weltmacht in 11 Tagen nicht fertig bringt, einen einmalig günstigen Vertrag zu realisieren? Ihr habt die Macht, das Geld, die Verbindungen. Glaubt ihr, dass ich auf einen jüdischen Dreh hereinfalle? Mit nichts und gar nichts Zeit herauszuschinden. Warum geschieht nichts? Das Zwischenabkommen kann in 24 Stunden hier sein, wenn Sie es wirklich wollen. Die Bevollmächtigten der Exekutive und der Alliierten sind nach Istanbul unterwegs. Auf dem Papier, ja. Das habe ich auch gelesen, dass der Herr Brandt von Chaim Weizmann erwartet wurde. Gell? Wo ist der unterschriebene Vertrag? Sie haben noch 3 Tage. Es ist bekannt, international glaube ich, dass ich meine Termine halte. Die Verhandlungen haben sich verzögert, weil Ihre Zusagen hier nicht eingehalten wurden, Herr Obersturmbannführer. So, ist es so? Es ist in Istanbul bekannt geworden, dass die Leitung der WADA... Das haben die Ungarn gemacht, nicht wir. Die ungarische Gestapo. Gell? Wie soll man aber glauben, dass Sie 1 Million Juden freigeben können, wenn Sie nicht imstande sind, Ihre hiesigen Verhandlungspartner freizukriegen? Sie haben den Schutz der WADA garantiert. Darf ich fragen, warum die WADA verhaftet wurde? Weil sie Pässe gefälscht und jüdische Terroristen damit ins Ausland gebracht haben, weil sie jüdische Verbrecher verstecken und ausländische Diversanten unterstützen, die hier mit dem Fallschirm abspringen. Deshalb. Wir haben den Schutz der WADA unter der Voraussetzung garantiert, dass sie sich an die Gesetze halten. Obwohl das nicht geschehen ist, habe ich durch die Intervention des ungarischen Ministerpräsidenten erreicht, dass wir die WADA-Leute übernehmen. Wir setzen sie heute Abend auf freien Fuß. Was sonst? Was haben wir uns als Geschäftspartner zu Schulden kommen lassen? Sie haben uns zugesagt, dass täglich allerhöchstens 6.000 Leute deportiert werden. Und dass sie in Österreich bleiben. Ja. Es verlassen aber nach unseren Informationen täglich mehr als 12.000 Menschen die ungarische Provinz. Nach Auschwitz. 75 Menschen in einen Waggon gepfercht. Ich schlage doch vor, die überflüssigen Gräuel zu lassen, gell? Ich komme hier auch nicht mit jüdischen Partisanen, die volksdeutschen Frauen die Brüste abschneiden. Oder? Da die Bedingungen von der Gegenseite hier nicht eingehalten wurden, verlangt die Sochnut, dass die Deportationen für die Zeit der Verhandlungen gänzlich eingestellt werden. Nein! Kategorisch nein! Gell? Wenn Brandt in 3 Tagen mit dem unterschriebenen Vertrag hier ist, stelle ich ein, löse ich Auschwitz auf. Bis dahin muss ich auf die Ungarn Rücksicht nehmen. Was ich verspreche, halte ich. Sie haben uns versprochen, 1000 Leute unserer Wahl ins Ausland fahren zu lassen. Wir haben die Liste gebracht. Sie haben den Befehl erteilt, die reklamierten Personen aus der Provinz nach Budapest zu bringen. Aber Sie sind nicht gekommen. Ich habe den Befehl gestern telegrafisch zurückgenommen. Es ist von unserer Seite alles klar und sauber. Gell? Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss darauf bestehen, Herr Obersturmbannführer, dass unsere Abmachungen eingehalten werden. Wollen Sie die Deportationen wie vereinbart begrenzen? Und wollen Sie die 1000 Personen nach Budapest bringen? Wenn ich einmal Nein gesagt habe, bleibt es Nein. Dann sehe ich für unsere Seite keine Möglichkeit mehr, weiter zu verhandeln. Ich werde die Alliierten informieren, dass jedes weitere Verhandeln sinnlos ist. Ihre Nerven sind überspannt, Kastner. Sie brauchen Erholung. Ich schicke Sie nach Theresienstadt. Oder ziehen Sie Auschwitz vor. Ich schicke Sie mit Ihrer Familie privat nach Auschwitz. Was meinen Sie? Es wird niemand anders an meiner Stelle weiterverhandeln. Wir sind nicht die Einzigen, die ein Geschäft abschließen wollen. Sie auch. Sie haben Mut, Kastner. Jetzt verstehen Sie mich auch einmal. Den Ungarn ist versprochen, dass kein Jude zurückkommt. Ich muss heute Nachmittag zum Innenminister Jarosch. Da kriege ich was zu hören. Glauben Sie mir. Die Verhandlungen in Istanbul stoppt, weil Sie die Deportationen forcieren. Sie haben es dort in der Hand, wann ich einstelle. Vertrag und Lieferung, Abreich, sofort. Wir werden in Istanbul augenblicklich zum Erfolg kommen, wenn Sie Beweise liefern, dass Ihr Angebot ernst ist. Was machen Ihnen denn diese 1000? Was wollen Sie denn, Herrgott, mit die 1000 Juden? Wenn ich mich mal einschalte, Herr Kastner, entschuldige Adolf, wenn es bloß darum geht, psychologische Vorurteile bei der Gegenseite auszuräumen, ohne die Ungarn zu strapazieren, da wäre ein Weg zu finden, glaube ich. Nein, nur Abbrech. Und wenn wir die 1000 Leute in Extrawaggons einem Deportationszug anschließen? Sie werden in der Slowakei abgekoppelt und gehen via Theresienstadt in die Schweiz. Was meinen Sie dazu, Herr Kastner? Das ist für uns nicht kontrollierbar. Sie haben uns zugesagt, dass Sie hier von Budapest aus regulär auswandern können. Ich will in Budapest jetzt keinen Skandal. Ich kann das nicht verantworten. Mit den Ungarn würdest du, glaube ich, keine Schwierigkeiten haben, Adolf. Ich habe dem Unterstaatssekretär Endre heute Morgen erzählt, dass wir einer zionistischen Verschwörung in der Provinz auf die Spur gekommen sind. Und dass wir diese Verschwörer isolieren und extra abschieben müssen, damit sie im Reich keine Unruhe stiften. Und hat er das geschluckt? Ja, freilich. Das hat der Demel geschluckt. Gut, Herr Kastner. Dann kommen die 1000 Leute hier in Speziallager unter unserer Bewachung und gehen von hier aus weiter. Wenn es schon eine Verschwörung ist, der Obersturmbannführer, dann könnte es ja auch eine große sein. 2000, sagen wir. Wenn das Zwischenabkommen in den nächsten Tagen hier ist, können wir das so oder anders honorieren. Diese Zusagen werden in Istanbul eine günstige Wirkung haben. Ich empfehle mich dann. Dass wir uns richtig verstehen, Herr Dr. Kastner, wenn der Herr Brandt nicht wiederkommt oder in den nächsten Tagen nicht Entscheidendes passiert, dann kann das Transportsystem auch ganz vorzüglich sein. Dann geht es hier rund! Joel Brandt wartete auf Moshe Chertok, die WADA auf das angekündigte Zwischenabkommen. Es war von der Sochnut in Istanbul in Form eines Protokolls niedergelegt, aber noch immer nicht abgeschickt. Es ist zwecklos mit der Sochnut hier. Ich habe jetzt den direkten Draht zu den Alliierten. Erst fahren wir nach Syrien, dann nach Jerusalem. Die Einreisepapiere liegen für uns bereit. Diplomatenpässe. Wir können jetzt nicht wegfahren. Warum nicht? Weil ich Moshe Chertok und den amerikanischen Sonderbevollmächtigten erwarte. Jede Stunde. Als wir hier ankamen, da sollte Chaim Weizmann hier sein. Jetzt wartest du 12 Tage auf Moshe Chertok und auf ein amerikanisches Mirakel. Was haben wir mit der Sochnut erreicht? Palaver. Sobald Chertok zustimmt, können wir das Zwischenabkommen abschicken. Und wer garantiert dir, dass er kommt? Chertok weiß, dass mir Eichmann eine Frist von 14 Tagen gegeben hat. Für ein reales Angebot. Ja, da kann keins machen. Offensichtlich. Die Sochnut nicht und nicht die Exekutive. Das Schicksal unserer Mission entscheidet sich bei den Alliierten. Oder nirgends. Ich warte. Ich weiß, dass ich nicht mit leeren Händen zurückkehre. Gott erhalte dir deine Arglosigkeit, Joel. Du wirst sie brauchen. Komm mit, Joel. Nein. Ich fahre jedenfalls nach Budapest zurück. Die Sochnut bekommt die Nachricht, dass Chertok kein Einreisevisum in die Türkei bekommen hat, dass er aber Joel Brandt bei den Engländern, Aleppo, Syrien, erwartet. Die Organisation hat beschlossen, dass du nach Syrien fährst. Ich kann nur fahren, wenn Eichmann meine Frist verlängert. Das wird er tun, Joel, da ihm ja vor allem an Verhandlungen mit den Alliierten liegt. Wir haben erfreuliche Nachrichten aus Budapest. Von wem? Von deiner Frau und Kastner. Ein Telegramm. Die WADA ist frei. Eichmann hat die Ausreise der 1000 Juden als Vorleistung definitiv zugesagt. Wo ist das Telegramm? Wozu? Ich will es lesen. Lies es. Joel muss fristgemäß zurück. Notfalls gewaltsam, wenn er zu feige ist. Hansi und Resche. Das ist durch die Ereignisse überholt, Joel. Panik. Ich fahre nach Budapest. Ich bringe Eichmann das Protokoll des Zwischenabkommens. Das genügt mir. Ausgeschlossen, Joel. Du musst nach Syrien. Sofort. Das ist ein Beschluss der Exekutive und du musst dich fügen. Wann schickt ihr das Abkommen? Sobald ich die Vollmacht habe. Die Sochnut tritt in einer Stunde zusammen. Es muss bei Ablauf meiner Frist in Budapest sein. In Aleppo wurde Brandt schon im Zug von Geheimdienstleuten in Empfang genommen. Sie brachten ihn in einem geschlossenen Wagen in das Hauptquartier des Secret Service. Er erhielt Gelegenheit, das Angebot der SS, einer Gruppe von Offizieren und Beamten darzulegen. Sie waren beeindruckt, sie stellten ihm Fragen, sie telefonierten mit ihren vorgesetzten Dienststellen. Am Ende eröffnete ihm ein freundlicher Offizier, dass er die Weisung habe, ihn zu seiner zentralen Behörde nach Kairo zu begleiten. Brandt protestierte. Er verlangte, nach Budapest zurückkehren zu dürfen. Vergeblich. Moshe Chertok versuchte ihn zu trösten. Er könne in Kairo sein Anliegen Lord Moyn, dem Minister für den Nahen Osten, vortragen. In Kairo wird Joel Brandt wiederum von einem jungen Geheimdienstoffizier verhört. Wir wollten Sie gerne hier haben, Herr Brandt. Und weil wir hoffen, dass Sie uns eine Menge nützlicher Dinge sagen können. Aber ich werde in Budapest erwartet. Von meiner Rückkehr hängt das Leben der ungarischen Juden ab. Sie werden nach Budapest zurückkehren, sobald das möglich ist. Herr Chertok ist von meiner Regierung nach London gerufen worden und er wird den Komplex mit Mr. Eden besprechen können. Unser Geschäft wird es in der Zwischenzeit sein, die Motive und den Hintergrund dieser undurchsichtigen Geschichte zu kriegen. Ich habe in Aleppo 10 Stunden lang darüber gesprochen. Ich verlange, mit dem Staatsminister für den Nahen Osten zu sprechen. Ich will Ihre Bitte an Lord Moyn gerne weiterleiten. Herr Brandt, ich fürchte nur, es gibt in diesem frühen Stadium keine Voraussetzung. Die Entscheidung fällt auf Regierungsebene. Wann? Das ist ein bisschen über meiner Kompetenz, Herr Brandt. Leider. Wenn ich mit niemandem sprechen kann, der kompetent ist, warum lässt man mich da nicht nach Budapest zurück? Ich kann die Weisheit der Entscheidung nicht untersuchen. Die Weisheit der Entscheidung ist, dass meine Frau, meine Kinder, meine Mutter als Geiseln geschlachtet werden, dass Eichmann die Verhandlungen abbricht, dass in 2 Monaten von den ungarischen Juden so viel übrig ist wie vom Warschauer Ghetto. Ich verstehe Ihre Panik, Herr Brandt. Bemühen Sie sich doch einmal von diesem einen Punkt, Budapest, die großen Zusammenhänge zu sehen. Ich sehe meine Kinder. Sie werden auch Ihre Kinder nur retten, letztlich, wenn wir die Nazis schnell zur Kapitulation zwingen. Ich rede und rede, seit ich von Budapest weg bin. Wenn Sie in der Lage der britischen Regierung wären, Herr Brandt, würden Sie den Deutschen 10.000 Lastwagen liefern, um Ihre Fronten zu stabilisieren? Ich erkläre immer wieder, dass wir nach meiner Ansicht keine Lastwagen brauchen. Geben Sie uns ein Versprechen, dass sie nicht halten brauchen. Damit allein kann ich 100.000 retten. Aber die Alliierten können doch nicht offiziell einen Vertrag abschließen, den sie da nicht halten. Herr Brandt. Es genügt, wenn die Sochnut den Vertrag unterschreibt. Die britische Regierung, ich bin sicher, wird jedes Opfer bringen, das mit unseren Kriegsanstrengungen vereinbar ist. Wir wollen nach dem Essen weiterreden. Ich werde nichts essen, bis Sie mich freilassen. Ich werde in Budapest gebraucht. Die Frist, die Eichmann für die Verhandlungen eingeräumt hatte, ist abgelaufen. Die Rote Armee steht in den Karpaten. Die militärische Lage verschlechtert sich an allen Fronten. Auf alliierten Druck beschließt der Kronrat unter Horthy, den Premierminister anzuweisen, keine weiteren Deportationen zuzulassen. Die SS bereitet ein Kommando vor, Horthy zu verhaften und eine neue Regierung einzusetzen. Nach Abschluss der Ghettoisierung in der Provinz sind auch die Budapester Juden in 2186 Judenhäusern und Ziegeleien am Stadtrand konzentriert. Eichmann zitiert Kastner und Hansi Brandt in seine Dienststelle. Sie sind die Frau Brandt? Ja. Sehr erfreut. Wenn der Herr Kastner nichts in seiner Tasche hat, geht halt alles schnell. Gell? Wie geht's Ihrem Mann, Frau Brandt? Was hören Sie? Er ist in Kairo, um mit dem englischen Staatsminister für den Nahen Osten zu verhandeln. Ist das so? Hat er Ihnen das geschrieben? Die Sochnut. Was? Dass Schertok in London und Joel in Kairo ist. Er sollte aber hier sein, glaube ich. Wann sollte er hier wieder eintreffen, Frau Brandt? Vor 5 Tagen. Die Sochnut hatte um eine Verlängerung der Frist ersucht. Wir haben darüber verhandelt mit Herrn Standartenführer Becher. Sie haben darum ersucht und ich habe es nicht genehmigt, gell? Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass ich den Herrn Brandt fristgemäß mit dem Zwischenabkommen erwarte. Wir haben Joel Brandt nicht abberufen, weil wir die Verhandlungen in diesem entscheidenden Stadium nicht gefährden wollten. Herr Schertok ist bei Mr. Eden. Der persönliche Beauftragte Roosevelts ist zu Joel Brandt unterwegs. Joint bietet Verhandlungen an. Genf, Lissabon. Wenn ich Ihren Höhenflug mal unterbrechen darf, Herr Kastner, wo ist das angekündigte Zwischenabkommen? Wir haben das Zwischenabkommen reklamiert. Wir erwarten es täglich. Und warum kommt es nicht? Ich will es Ihnen sagen, weil Ihre Freunde nicht abschließen wollen, weil sie sich der trügerischen Hoffnung hingeben, dass die militärische Entwicklung ihre Position stärkt. Das ist ein Irrtum. Gell? Aber die jüdische Seite will unbedingt abschließen, Herr Obersturmbannführer. Die Sochnut hat mir fest zugesagt, dass Menachem Bader selbst nach Budapest kommt, um das Zwischenabkommen zu überbringen. Wann? In den nächsten Tagen. sobald er die Ausreisepapiere hat. Dass Sie sich nicht genieren, Herr Kastner. Seit Wochen höre ich denselben abgestandenen Schmus. Und ich habe vom ersten Tag an gewusst, dass die Geschichte ein jüdischer Dreh ist. Ein Kontrakt ist kein Rumfälschen mit dem billigen Jakob auf der Weißen Woche. Sie werden uns zugestehen, Herr Obersturmbannführer, dass wir jede denkbare Anstrengung machen, die Verhandlungen zu beschleunigen. Worin Ihre Anstrengungen hier bestehen, Herr Kastner, das ist, uns das Debakel zu verbergen, dass die Verhandlungen in Wahrheit bereits gescheitert sind. Das ist absurd. Was würden Sie zu der Nachricht sagen, dass Bandy Gross und Joel Brandt in Kairo verhaftet sind, Herr Kastner? Ich würde das für eine Lüge der Leute halten, die den Vertrag mit immer neuen Maßnahmen zu boykottieren suchen. Was für Maßnahmen? Die Ghettoisierung der Budapester Juden zum Beispiel, die ihre Glaubwürdigkeit erschüttert. Ich darf Ihnen einmal eine Frage stellen, Herr Kastner. Wie ist die Freigabe des Tausendertransportes durch mich in die Schweiz honoriert worden? Durch Hetzmeldungen auf der anderen Seite. Wie ist die Reduzierung der Deportationsquoten, die ich veranlasst habe, von Ihren alliierten Freunden honoriert worden? Durch Erpressungsversuche der ungarischen Regierung. Meine Großzügigkeit wird für Schwäche gehalten. Und damit ist jetzt Schluss! Wenn Joel noch nicht zurück ist, Herr Obersturmbannführer, so liegt das nicht an ihm. Er weiß ja, dass wir bürgen, dass seine Kinder... Das denke ich mir, Frau Brandt. Deshalb will ich nachhelfen. Ja? Die B-Akte. Bitte. Ich habe hier einen ausgearbeiteten Plan für die Deportation der Budapester Juden, Herr Kastner. Nein. Mit Fahrplänen, Kapazitäten und allen Schikanen. Wir werden das in einer Woche erledigt haben, gell? Dann ist auch Budapest judenfrei. Wann können wir damit anfangen, Herr von Klages? Wenn wir die Ziegeleien Buda Kalasch und Monor vorziehen, morgen Abend. Den Ziegeleien folgen Zug um Zug die Vorstädte. Das wird für die Verhandlungen günstig sein, da man eine andere Sprache nicht versteht. Wenn Sie die Budapester Juden deportieren, werde ich veranlassen, dass alle Verhandlungen augenblicklich abgebrochen werden, da der Vertrag sinnlos wird. Ich bin einverstanden, Herr Kastner. Sie können hier sofort herausgehen und den Abbruch der Verhandlungen einleiten. Dann habe ich klare Verhältnisse. Bitte! Aber Sie leiten den Abbruch ein. Wie wollen Sie Ihre Verpflichtungen denn noch erfüllen, wenn Sie nach der Provinz auch die Budapester Juden deportieren? Ich behalte genug Juden zur Hand, glaube ich. Es ist ethnisch nicht so wertvolles Material, Westungarn und so. Aber ich bleibe lieferfähig. Ich werde jetzt massiv. Ich will's jetzt wissen. Gell? Ich habe Vollmacht, Ihnen 1 Million Schweizer Franken anzubieten, wenn Sie uns noch eine Frist von 1 Woche einräumen. Wie viel ist das pro Jude, Herr von Klages? 3 Franken, reichlich. 3 Franken sind 3 Mark, 1 Taler. Ich würde bei 1 Million Dollar eine Chance sehen. Ist das Geld da? Es wird da sein. Dann gebe ich Ihnen für das Zwischenabkommen eine letzte Frist von 3 Tagen. Wenn das Geld morgen Mittag 12 Uhr hier auf meinem Schreibtisch liegt. 3 Tage danach geht die Post ab. Es ist nicht meine Gewohnheit, Juden mit Kurierflugzeugen ausreisen zu lassen. Die alliierten Invasionstruppen überrannten Nordfrankreich. Rumänien kapitulierte. Die Rote Armee war im Vormarsch auf die Ostgrenze Ungarns. Währenddessen werden in Kairo die täglichen Verhöre fortgesetzt. Was ich nur gern herausbrächte, was ist der Hintergrund des Angebots? Wo ist der Trick? Es ist denkbar, dass eine bestimmte Gruppe darauf spekuliert, dass ihr Angebot von den Alliierten abgelehnt wird, um die Schuld vor der Weltöffentlichkeit von sich abzuwälzen. Wir wollten die Juden loswerden, die anderen wollten sie nicht nehmen. Was blieb uns da übrig, als sie zu vernichten? Wenn man Massenmördern kein Kriegsmaterial gegen die eigenen Verbündeten liefert, gegen sich selbst also, verschuldet man den Massenmord? Das ist eine bizarre Logik. Nicht meine. Gar nicht? Nein. Was ich nur immer wieder fordere, ist, die Gegensätze in der SS auszunutzen, um Zeit zu gewinnen. Das möchte ich Lord Moyne erklären. Sobald Lord Moyne Zeit hat, wird er Ihnen sicher zur Verfügung stehen. In Ungarn wird deportiert. Jeden Tag, den Lord Moyne keine Zeit hat. Eichmann sah die Verhandlungen als gescheitert an. Die WADA tagt in Permanenz. Sie bietet Becher Ersatzverhandlungen in Lissabon an. Eichmann lässt sich nicht mehr sprechen. Auf die verzweifelten Hilferufe der WADA trifft in letzter Minute das Interimsabkommen aus Istanbul ein. Kastner sucht Becher auf. Wenn Sie um einen neuen Aufschub kommen, kommen Sie vergeblich. Entweder ich kann heute etwas vorweisen oder ich fahre morgen nach Berlin zurück. Ich hab satt. Ich habe Sie und Ihre Leute für intelligenter gehalten. Wir haben das Interimsabkommen aus Istanbul. Was? Wirklich? Na, geben Sie her. Es ist hebräisch abgefasst. Ich habe es noch nicht übersetzt, um keine Zeit zu verlieren. Hebräisch? Was für Dummheiten. Also, was steht drin? Die Fakten. Die jüdische Seite ist bereit, sofort in Verhandlungen über das Angebot einzutreten, das ihr von Herrn Joel Brandt unterbreitet wurde. Das denke ich ja. Schmonz ist in ihrer Sprache zu reden. Sie erwartet, dass die Gegenseite bevollmächtigte Vertreter in die Schweiz und nach Lissabon entsendet. Wer vertritt ihre Seite? Die Sochnut und Joint. Wie sind die Alliierten beteiligt? Durch Beobachter. Es finden parallele Verhandlungen in London und Washington statt. Gut, weiter. Die jüdische Seite ist bemüht, die verlangten Waren schnellstens zu beschaffen. Wenn man ein Geschäft abschließen will, muss man die Waren haben. Bemüht. Sofern auf Kriegsmaterial nicht vollbestanden wird, kann schnell geliefert werden. Gut, aber Waren, die uns fehlen. Weiter. Bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens schlägt die jüdische Seite ein Interimsabkommen vor. Erstens, die Deportationen werden eingestellt. Hierfür erhält die Gegenseite monatlich 1 Million Schweizer Franken. Das ist läppisch, Gastner. Bei der jetzigen Kriegslage ganz läppisch. Täglich vielleicht. Ich bin autorisiert, die Summe zu erhöhen. Gut, weiter. Zweitens, die Auswanderung nach Israel wird erlaubt. Für je 1000 Personen erhält die Gegenseite $400.000. Viel zu wenig. $400 pro Nase ist zu wenig. Weiter. Drittens, die Auswanderung nach Überseeländern wird erlaubt. Für je 10.000 Personen erhält die Gegenseite $1 Million. Jetzt sind wir schon auf $100 pro Seele. Da muss ich Ihren Leuten leider sagen, dass Sie da schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Und was haben Sie sich gedacht? Ich würde $2.000 pro Person für einen anständigen Preis halten. Für einen Preis, mit dem ich in Berlin durchkomme. Die jüdische Seite wird jede Summe zahlen, die sie zahlen kann. Sofern Sie Herrn Eichmann bewegen können, das Interimsabkommen anzunehmen. Wir haben ungarischerseits die Information, dass Obersturmbannführer Eichmann gegen die ungarischen Absichten entschlossen ist. Das lassen Sie bitte meine Sorge sein, Kastner. Die Höhe des Angebots ist indiskutabel, damit kann ich nicht antanzen. Aber ich werde Verhandlungen auf der Grundlage dieses Abkommens beim Reichsführer SS durchsetzen, gegen die bekannten Strömungen. Und ich werde die Auslandsverhandlungen selber führen. Morgen früh melden Sie sich bei Eichmann. Wenn Sie mich blöffen, Kastner, sind Sie aus. Und ich. Ich weiß. Reichsführer SS, Blitz, Visum in die Schweiz vorbereiten. Gegen den Widerstand Eichmanns erreicht Becher bei Himmler, dass die Deportationen mit dem Eintritt in Verhandlungen unterbrochen werden. Der hintersinnige Hund. Stoppen. Und darauf fällt man rein. Auf ein Papier. Auf einmal ist es da. Der Teufel aus der Kiste. Ja? Ja. Was? West-Ungarn jetzt, Stuhl Weißenburg. Die ungarische Gendarmerie hat den Bahnhof besetzt. Sie lässt den Transport nicht rausgehen. Ich übergebe. Wenn dieser ungarische Dreck den Bahnsteig nicht freimacht, dann lassen Sie ihn räumen. Kriegsmäßig. Das würde ich jetzt nicht machen, Adolf. Der Kastner ist da. Ich mache es aber. Der Befehl geht raus, ich bleibe am Drücker. Da rate ich ab. Da lasse ich den Befehl nicht rausgehen. Wer hier befiehlt, bin ich. Wer hier befiehlt, bist du. Und ich berate dich. Ja? Im Auftrag des Reichsführers. Ich rate dir ab, dass dich's nicht morgen reut. Reue ist etwas für kleine Kinder, Kurt, und für Doppelspieler. Was meinst du, Adolf? Ich meine die Ungarn, Kurt, die mit den Juden backeln. Warum, Adolf, willst du mit den Ungarn anbinden, wenn du die Deportationen ab morgen sowieso einstellen musst? Ich stelle sie für eine sehr kurze Zeit ein, denke ich, Kurt. Das glaub ich nicht, Adolf. Das wirst du glauben, wenn du mit deinen Leuten aus der Schweiz und aus Portugal zurückkommst. Da hat sich dann nämlich herausgestellt, was ich immer gesagt habe, dass diese Verhandlungen ein Windei sind. Ich hänge nun mal an der Idee. Und das Sicherheitshauptamt auch. Du hast ja das Fernschreiben des Reichsführers, Adolf. Ich kann's abwarten, Kurt. Ich auch, Adolf. Dann schicke ich dir den Kastner jetzt rein. Ich habe noch was zu packen. Für die Schweiz. So weit sind wir. Tja. Dass man im Sicherheitshauptamt auf Leute hört, deren einzige Idee es ist, ihren Hintern ins Trockene zu bringen. Ideale. Kommen Sie näher, Herr Kastner. Wenn ein großes Geschäft scheitert, soll man sich dabei in die Augen sehen. Was würden Sie von einem Mann halten, Herr Kastner, bei dem Sie zu einem bestimmten Termin einen großen Posten Schuhe bestellt haben? Zu einem großzügigen Preis. Er bittet Sie 5-mal um Terminaufschub und dann kommt er nach 4 Wochen und marschelt: Herr Kastner, es steht alles glänzend. Ich kann Ihnen zwar keine Schuhe verkaufen, aber ich habe dafür erstklassige Hosenträger. Das Zwischenabkommen bietet Hosenträger und Schuhe, Herr Obersturmbannführer. Dollars und Lastwagen. Wann kommen die Schuhe? Ich lese da nichts davon in diesem Abkommen. Sobald der Vertrag perfekt ist. Wann? Exakt wann? Die jüdische Seite will mich mit diesem Zwischenabkommen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten. Das kommt nicht in Frage. Denn meine Ware ist verderblich, ihre nicht. Das muss man klar sehen. Gell? Die jüdische Seite wird alles Erdenkliche tun. Wenn man mir für einen Juden $100 anbietet? Was hat der Reichsführer zu diesem Angebot gesagt? Herr von Klages, lesen Sie. Die Gegenseite ist wohl verrückt geworden. Die Einreise eines Europäers nach Amerika kostet $1,000. Die Ausreise eines Juden aus Europa kostet auch $1,000. Himmler. Das ist die Basis für die Verhandlungen. Teilen Sie das Ihren Leuten mit. Ich bin autorisiert, diesen Preis zu akzeptieren. Unter der Bedingung, dass Sie die Deportation einstellen und das jüdische Leben respektieren. Ich stelle für die Zeit der Verhandlungen ein, sobald die ersten Zahlungen erfolgen. Wenn die Verhandlungen stocken, setze ich fort. Joel Brandt, noch immer in Kairo festgehalten, gab seinen Hungerstreik auf, als er von Verhandlungen in Lissabon und in der Schweiz hörte. Die Verhöre waren beendet und es gelingt ihm schließlich auch, den Staatsminister für den Nahen Osten, Lord Moyne, zu sprechen. Wer ist der Herr Brandt oder Band? Ein Budapester Jude. Der mit den Lastwagen? Ganz recht, Sir. Der uns die vielen Schwierigkeiten gemacht hat. Anfangs, Sir. Wir haben von ihm den besten und zuverlässigsten Bericht, den wir über die Judenverfolgung der Nazis je bekommen haben. Grässlich. Unvorstellbar und grässlich. Wie dieses absurde Kolportageangebot. Was kann ich für ihn tun? Sie würden ihm sehr helfen, glaube ich, psychologisch, wenn Sie ihm das Gefühl geben, dass unsere Bemühungen Erfolg haben. dass unsere Maßnahmen die Nazis zwingen, ihr Vernichtungsprogramm aufzugeben. Ich darf ihn dann holen? Ja. Herr Brandt? Es ist mir sehr angenehm, Sie endlich kennenzulernen, Herr Brandt. Sie haben uns sehr beeindruckt. Ich hätte Sie gern früher kennengelernt, Sir. Ich weiß, es war eine schwere Zeit für Sie. Aber es hatte keinen Sinn, miteinander zu reden. Wir haben lange Zeit in Ihnen so etwas sehen müssen wie ein Hess Nummer 2. Mit positiven Vorzeichen natürlich. Ich freue mich, dass wir jetzt in Budapest Erfolg haben. Und dass Sie diesen Nazi-Trick durchschauen. Welchen Trick, Sir? Er war bei aller Dummheit gefährlich. Er lief darauf hinaus, uns mit einem Schlag in Schwierigkeiten mit Russland, den Arabern und der Weltöffentlichkeit zu bringen. Von Ihrer Lage her verstehe ich natürlich, dass Sie das Angebot ganz ernst genommen haben. Es war der Strohhalm, den wir nicht mehr brauchen, Gott sei Dank. Es ist ernst. Ich habe ja die Nachricht, dass Eichmann die Deportationen gerade eingestellt hat. Auf unser Zwischenabkommen hin, für die Zeit der Verhandlungen. Ich denke, dass das andere Gründe hat, zwingende und unreversible. Aber Sie verhandeln doch darüber. Von welchen Verhandlungen sprechen Sie? Die gegenwärtig in der Schweiz und in London geführt werden. Von den Vertretern der Sohnut und den Alliierten. Die britische Regierung? Wie könnte sie das? Schon der Gedanke, Lastwagen gegen Menschen zu liefern, ist ekelerregend. Kein britischer Regierungsbeamter kann sich dazu hergeben, diese Massenmörder als Verhandlungspartner anzunehmen. Von unseren Verträgen in Casablanca und Teheran einmal abgesehen, die uns gesonderte Verhandlungen verbieten. Die jüdischen Vertreter können unterschreiben. Das genügt, um die Leute freizukriegen, die Eichmann als Vorschuss versprochen hat. Sie glauben, dass dieser Eichmann diese Bestie Leute freigibt? Ohne Garantien für die entsprechenden Waren? Weil Himmler verhandeln will. Warum wendet er sich dann nicht durch die Vermittlung einer neutralen Macht an uns? Soll er in einer diplomatischen Note fordern, gebt uns so und so viel Lastwagen, sonst vergasen wir 1,5 Millionen Menschen? Es ist nicht das erste Angebot, das wir von diesen Leuten kriegen in der Richtung. Und sie versuchen es nicht zum ersten Mal, uns zu erpressen, seit sie militärisch erledigt sind. Wie groß sollte der Vorschuss sein diesmal? 100.000, die er an die spanische Grenze stellen will. Und insgesamt? Eichmann sprach von 1 Million. Ich weiß nicht, wie viele noch leben. Aber ich bitte Sie, Herr Brandt, was mache ich in unserer Lage mit 1 Million Juden? Wo soll ich sie hinbringen? Wer wird die Leute nehmen? Wissen Sie, was hier in unseren arabischen Mandatsgebieten losbricht, wenn wir nur den 10. Teil hereinbringen würden? Wenn der Planet keinen Platz für uns hat, dann bleibt unseren Leuten nichts anderes übrig, als ins Gas zu gehen. Captain. Sir. Es war keine gute Idee, mich mit ihm zusammenzubringen. Ein Don Quixote. Tragisch. Während Becher im Ausland über das Angebot verhandelt, ändert sich die innenpolitische Situation in Ungarn täglich. Nachdem Eichmann die Deportationen gestoppt hatte, verlangte die ungarische Regierung auch den Abzug der Judenkommandos. Eichmann konspirierte daraufhin mit den Pfeilkreuzlern und führenden Gendarmerieoffizieren gegen Horthy. Man designiert den Antisemiten Endre zum nächsten Ministerpräsidenten. Als Becher von erfolglosen Verhandlungen in der Schweiz zurückkehrt, ist Eichmanns Stunde gekommen. Dass du mit mir nicht übereinstimmst, Kurt, nach dem, was du in die Geschichte investiert hast, ideell, verstehe ich menschlich völlig. Das ist klar. Ich spreche von Taktik, Adolf. Was ist taktisch richtig? Dass du drohst mit Budapest, das ja. Dass du es auch machst, das nein. Bis wir ganz klar sehen. Ich sehe ganz klar, dass ich am Drücker bin. Ich sehe es, obwohl enttäuscht bis in die Knochen von der Reise, als schwierig an. Noch nicht als hoffnungslos. Da die Verhandlung stockt, du kennst die Weisung, hebe ich die Budapester Juden aus. Wer dran ist, zieht. Die war der Juden. Auf deine Kappe, Adolf. Wenn du jetzt anhaust, ist der Fisch vom Haken. Da sehe ich Sie noch einmal, Herr Dr. Kastner. Es ist unsere letzte Besprechung. Nehmen Sie Platz. Sie haben eine anstrengende Zeit vor sich. Sie können sich auch setzen, Frau Brandt. Es hat sich also jetzt herausgestellt, dass diese großartig angekündigten Verhandlungen ein jüdischer Schmuss sind, ein aufgelegter jüdischer Schwindel. Der Herr Becher hat an der Schweizer Grenze nichts, buchstäblich gar nichts erreicht. Da es sich um die ersten Kontakte in einem ganzen Verhandlungskomplex handelt, Herr Obersturmbannführer, würde ich das nicht überschätzen wollen. Das ist nett von Ihnen. Die WADA ist dahingehend informiert, dass in Lissabon weiterverhandelt wird. Dass alles vorbereitet ist, das Abkommen zu unterzeichnen, Herr Obersturmbannführer. Sie sind vielleicht informiert. Aber der Herr Salimeier, der war über die Offerte, die wir vor Monaten durch Joel Brandt gemacht haben, leider nicht informiert. Der hat dem Herrn Becher erzählt, dass ihm unsere Judenpolitik nicht gefällt. Wie war das, Kurt? Unser Treffen war so gut vorbereitet, Herr Kastner, dass ich mir im Regen stehend seine humanitären Phrasen anhören musste. Weil man mir nämlich kein Einreisevisum in die Schweiz besorgt hatte und der Herr Meier deutsches Reichsgebiet nicht zu betreten wünschte. Nicht einmal unser Zollhaus. Wir standen auf dem Grenzstrich einer Brücke. Und er machte mir in seiner einnehmenden Art erstmal klar, dass wir Beweise liefern müssten, dass wir auf dem Wege der Besserung sind, dass Menschen keine Tauschobjekte sind, etc. Es war eine Farce. Er ließ ein paar Koffer mit Dollars anschleppen, um sie mir vorzuzeigen. Ganz unmöglich. Erzähl doch mal dem Herrn Kastner, Kurt, was der Herr Salimeier gesagt hat, als du ihm ein Versprechen über zukünftige Warenlieferung abverlangt hast. Was hat er da geantwortet? Ein Schweizer Bürger verspricht nur, was er halten kann. Und daraus habe ich geschlossen, Herr Kastner, dass wir für die Juden nicht mehr tun können als der Herr Salimeier. Ich habe seinen positiven Bescheid telegrafisch nach Budapest erbeten. Aber Salimeier ist ein alter und völlig weltfremder Mann. Es ist uns zugesagt, dass Roswell McClelland, der amerikanische Bevollmächtigte, die weiteren Verhandlungen führen wird. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Ihren amerikanischen Märchen. Sie müssen uns ja nicht für Trotteln halten. Gell? Die Post in Budapest, die geht jetzt ab. Aber das ist doch nur ein Missverständnis. Wir haben die Gewissheit, dass London, Washington... Ich kenne Ihre Missverständnisse, Kastner. Seit wir verhandeln, nichts als das. Was haben Sie davon, wenn Sie jetzt den Rest der Juden vernichten? Ich? Sie? Warum wollen Sie die Verhandlungen in letzter Stunde abbrechen? Nachdem Sie Ihren guten Willen unter Beweis gestellt haben. Nachdem alles klar ist, unmittelbar vor Verhandlungen mit den Alliierten. Was ist? Eine Vorrangmeldung, Obersturmbannführer. Lesen Sie uns das bitte vor, Frau Brandt. Es ist eine Meldung der britischen Nachrichtenagentur Reuters. Lesen Sie. Es liegt schon lange auf der Hand, dass die deutschen Machthaber angesichts ihrer gewissen Niederlage ihre Bemühungen verstärken, die Alliierten zu erpressen, zu betrügen und zu spalten. Aus zuverlässiger Quelle erfahren wir, dass die Deutschen in den letzten Monaten 400.000 ungarische Juden nach Polen deportiert und vergast haben. Unter dem Hinweis, dass die restlichen Juden das gleiche Schicksal erwartet, haben die Nazis zwei Abgesandte mit einem Erpressungsvorschlag in die Türkei geschickt. Sie... Weiter. Lesen Sie. Sie bieten die übrig gebliebenen Juden gegen Lastwagen und anderes Kriegsmaterial an, das, wie Sie sagen, nicht an der Westfront verwendet werden solle. Die ganze Geschichte ist eine der widerlichsten dieses Krieges. Die Vorschläge sollen angeblich von der Gestapo stammen. Die Prüfung durch die Alliierten hat ergeben, dass die Vorschläge keine ernste Grundlage haben. Keine ernste Grundlage. Haben Sie das gehört, Kastner? Weiter. Ist Ihnen nicht gut, Frau Brandt? Darf ich Ihnen den Rest dann vorlesen? Sie, die Vorschläge, sind ein Mittel in der psychologischen Kriegsführung der Nazis. Ihr Gemisch aus Drohung und Erpressung verfolgt den fantastischen Zweck, die Zusammenarbeit der Alliierten zu stören, um die erfolgreiche Kriegsführung zu lähmen. London sorgte dafür, dass Moskau und Washington schnell über alle Umstände des Angebots unterrichtet werden, ungeachtet seiner Verrücktheit. Ich darf dann gehen. Bitte, Kurt! Und wer ist der Abgesandte, der diese Information gegeben hat, Frau Brandt? Nicht Joel, Herr Obersturmbannführer. Er weiß ja, dass wir hier sind. Seine Kinder. Er weiß ja, was das heißt. Vielleicht ist ein Familiensinn nicht so entwickelt, wie Sie und ich das erhofft haben, Frau Brandt. Vielleicht bleibt er hinter dem Familiensinn des Herrn Kastner zurück, der seine Leute ja schon mit dem Tausendertransport herausgebracht hat. Nicht wahr, Herr Kastner? Wissen Sie, was diese Reuter-Nachricht heißt? Es muss sich um eine gezielte Indiskretion handeln. Um den Abschluss des Abkommens in letzter Stunde zu verhindern, Herr Obersturmbannführer. Aber Herr Kastner, wir wollen uns doch diese letzten Minuten nicht verbittern. Man soll Gott nicht mit einer Lüge auf den Lippen entgegentreten, gell? Diese gezielte Indiskretion geht morgen durch die ganze Weltpresse. Und auf diesem Höhepunkt unserer geschäftlichen Verbindung habe ich mir gedacht, dass wir die Deportationen der Budapester Juden in einer Stunde von jetzt an beginnen und in 48 Stunden abgeschlossen haben. Geht das, Herr von Klages? Das geht natürlich. Vorausgesetzt, dass wir in dieser kurzen Zeit das Einverständnis der Ungarn erreichen. Da wir den alten Wunsch des Admirals Horthy, Ungarn judenfrei, weisungsgemäß durchführen, werden wir sein Einverständnis einholen, wenn wir ihn festgesetzt haben. Eine andere Schwierigkeit kurzfristig wären für heute die Züge, die Transportmittel. Da wir die Züge jetzt für andere Zwecke brauchen, werden die Budapester Juden auf ihren natürlichen Transportmitteln befördert. Zu Fuß. Jetzt wird hier gearbeitet. Stramm und hurtig. Gell? In der Zeit zwischen dem 15. Mai und dem 8. Juli 1944 wurden 434.000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert und ermordet. Hätten sie gerettet werden können? Joel Brandt hieß dieses Hörspiel von Heiner Kippert. Es sprachen Becher, Hans Korte, Eichmann, Kurt Sowinitz, von Klages, Jürgen Arndt, Brandt, Joachim Thege, Kastner, Paul Dahlke, Gysi Gullisch, Christiane Brun, Hansi Brandt, Christine Ostermeier, Schmidt, Eduard Leubner, Sedlacek, Walter Sedlmeier, Gross, Herbert Mensching, Puchinger, Hans-Ernst Jäger, Goldstein, Christian Wolf, Barlas, Wolfgang Lier, Bader, Leo Bartischewski, Detektiv, Bum Krüger, Tournee, Gerd Baltus, Moin, Hans Kaninenberg und Sprecher Kurt Horwitz. Die Regie hatte Walter Ohm. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Südwestfunk aus dem Jahre 1968. Am kommenden Dienstag, dem 13. Februar, senden wir um 20.05 Uhr das Hörspiel Wolfsspiel Goldzeit von Stefan Kaske. Es ist ein Stück über eine Gesellschaft der Zukunft mit verschärften sozioökonomischen Verhältnissen. Intelligenz und Instinkt Durchsetzungsvermögen und Radikalität wird dem Einzelnen aufgezwungen und bestimmt seine Überlebenschancen.